nicht so auf. Ne? Ja, okay, ich denke, wir können anfangen. Also es freut mich sehr, dass Sie zahlreich hergefunden haben. Das ist ja quasi die Premiere in dieser Late Night Lacan-Reihe, dass wir an einem anderen Ort sind. Und fast hätte es nicht geklappt, fast hätten wir wieder zurückwechseln müssen. Aber tatsächlich hat das auch enorm geklappt und wir sind hier. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute vom Lacan-Archiv Bregenz hergekommen sind und heute zur Topologie des Subjekts sprechen werden. Die Topologie ist ja ein Referenzpunkt bei Lacan, der sich über seine gesamte Lehre eigentlich ein Referenzpunkt bleibt und erstreckt, wobei es ja den Wechsel gibt von dieser sphärischen Topologie, also Oberflächentopologie, von Möbiusband und Torus hin zu den Knoten, zur Topologie der Knoten. Und ich hatte den Eindruck auch von Ihrem Ankündigungstext, dass das reale Recht prominent platzieren und hatte den Eindruck, es ist ein bisschen eine Fortsetzung fast von dieser Konferenz, die am Wochenende hier zum Trauma stattgefunden hat und denken wir, wir haben auch heute nochmal eine Gelegenheit, über diese Schiene auch darauf sprechen zu kommen. Ja, ich würde das beide vorstellen. Wir haben hier einmal Dr. Michael Schmidt, Gründer des Lacan-Archivs in Bregenz, Mitherausgeber der sehr wesentlichen Zeitschrift Riss und eben Psychoanalytiker. Und wir haben Heinz Peter, 19 Jahre Direktor der Vorarlberger Arbeiterkammer, 10 Jahre Mitglied des österreichischen Beirats für Wirtschaft und Sozialfragen und 9 Jahre Mitglied der Europäischen Wirtschafts- und des Wirtschafts- und Sozialausschusses in Brüssel und nun eben Philosoph und mit Lacan beschäftigt, also bringt auch die politische Seite mit ins Spiel, die ja auch eine Rolle heute spielen wird. Ich freue mich sehr und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Ja, ich mache den Anfang. Wir bedanken uns natürlich für die Einladung, die zustande gekommen ist aufgrund einer Bekanntschaft zwischen Ihnen und dem Heinz-Peter. Wir kommen von weit her, von Wien aus betrachtet, von der Provinz. Da wir aber andere Zentren auch noch kennen, denken wir, wir befinden uns in der Mitte, in der leeren Mitte. Und da, und dort befindet sich eben das Lacan-Archiv, das schon über einen längeren Zeitraum hin existiert und in Regelmäßigkeit seit vielen Jahren in 14-tägigen Abständen eine kleine Anzahl von Personen versammelt, die miteinander Lektüren machen, diskutieren und so weiter. Und wir möchten heute im Sinne einer Art Werkstattbericht etwas von dem wiedergeben, was unsere Diskussionen in den letzten Jahren irgendwie bestimmt hat. Und da hat natürlich die Frage nach dem Subjekt eine immer wiederkehrende Rolle gespielt, die sich durch unterschiedliche Formen von Lektüren gezogen hat, Lacan, Nancy, im Moment Bataille, es gibt also ganz unterschiedliche Quellen, mit denen wir uns beschäftigen und dieser Frage nachgehen. Das heutige ist eben eine Art von Werkstattbericht, der so ausgefallen ist, dass ich einen Anfang mache, eine Art Lacan'sche Perspektive und Heinz-Peter wird dann fortsetzen mit einigen Thesen, die inspiriert sind von Badiou, insbesondere von dem letzten Buch oder das letzte, das auf Deutsch erschienen ist, muss man sagen, die Theorie des Subjekts. Natürlich denken wir, es wäre möglich, dass man auch einfach unterbricht und Fragen stellt oder Kommentare abgibt, weil sozusagen auch die Unterbrechung eines der Themen ist, die wir mit dem Subjekt in Verbindung bringen. Aber das wird sich dann auf die Zeitstruktur auswirken und so gesehen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir jetzt der Reihenfolge nachfolgen. Wenn wir vom Subjekt sprechen, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir uns in eine Aporie begeben. Aus psychoanalytischer Perspektive betrachtet, ist es das Subjekt, das spricht, und zwar in doppelter oder gespaltener Form. Es spricht heißt, es gibt Sprechen, dem ein Es unterstellt ist. Ein Subjekt, das sich zwar kundgibt im Sprechen, aber kein anderes Sein hat, als in Form der Effekte, die in der signifikanten Kette ausgelöst werden. Sinn und Bedeutung. Ein Subjekt, das weder Substanz noch Sinn ist. Ein Subjekt, das flüchtig ist, schwindet, da ist, wo ich nicht denke und nicht da ist, wo ich denke. Ein Zirkulieren oder eher seine Unterbrechung. Gleichklang oder Vielstimmigkeit. Harmonie oder Disharmonie. Vom Subjekt sprechen heißt, einerseits selbst der Aphanesis des Subjekts ausgesetzt zu sein und es daher ständig zu verfehlen und andererseits in mehrfacher Hinsicht Spaltungen und Faltungen vorzunehmen, die der scheinbar einfachen Tatsache, dass wir es empirisch gesehen mit einem Körper zu tun haben, der spricht, die Komplexität zurückgibt, aus der diese vereinfachende Reduktion hervorgeht und doch letztlich seiner Substantialisierung nicht zu entgehen. Sogleich ergeben sich zwei Fragen. Was ist Körper, was Sprechen? Wir brauchen, sagt Lacan in Seminar 11, Gedankenstützen, die notwendigerweise etwas Künstliches haben, angesichts der Ohnmacht unseres Denkens, das Subjekt zu denken, was letztlich eine Folge der signifikanten Abhängigkeit des Subjekts ist. Ohne Künstlichkeit, sagt er, gäbe es keine Topologie. Doch so deutlich wie Nancy hat es bisher noch niemand gesagt, nämlich, dass auch die Form, das Subjekt zu zeigen, der Tendenz zur Substanz nicht entkommt. Zitat: Nicht einmal ein Denken des Subjekts als Struktur, der Geschichte, der Fiktion, auch nicht als Effekt des Unbewussten, des Imaginären oder des Symbolischen. Denn all diese Instanzen enthalten auf die eine oder andere Weise eine Topologie der Substanz. Irgendwo, an irgendeiner Stelle, beruht es auf etwas. Und doch ist es Tag für Tag gegeben. Mit anderen Worten, das Subjekt ist ohne Grund, ohne Sinn, eine Interrogation sans fond, wie man mit Partei sagen könnte. Es kann daher vor allem in den drei unmöglichen Berufen studiert werden, die Freud aufgezählt hat. Schön, dass du näher kommst. Das Heilen, Erziehen und Regieren. Denn es sind die drei Felder, auf denen das Ereignis des Subjekts studiert werden kann, weil in diesen Feldern die Bezugnahme auf den Signifikanten am deutlichsten hervortritt. Vom Subjekt sprechen heißt auch, der Schrift der Torsionen zu folgen, den Bewegungen der signifikanten Kette, die Subjekteffekt machen. Ein schönes Beispiel für Torsion findet man in Topologie ordinaire de Jacques Lacan. Ein Löffel, der an einem einige Zentimeter breiten Band an der Decke befestigt ist, versinnbildlicht, materialisiert sozusagen die Verbindung des Löffels im Raum. Dreht man den Löffel um seine Achse, beschreibt er zahlreiche Verwindungen, bis er wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Die Bewegung hinterlässt eine Spur, die als Schrift gelesen werden kann. Die Topologie des Subjekts könnte man daher als seine Schrift bezeichnen. Mit der Einschränkung, auf die wir schon aufmerksam gemacht haben, dass man auch auf diese Weise der Substantialisierung nicht entkommt. Für den späten Lacan kondensiert sich die Wahrheit des Subjekts in einem Dreierknoten, der besagt, dass alle drei Ringe gleichwertig sind und so miteinander verschlungen, dass es genügt, irgendeinen der drei Ringe zu öffnen, um den ganzen Knoten zu lösen. Dabei kommt das Charakteristikum hinzu, dass der Knoten selbst als vierter Ring gedacht werden kann, der zunächst als Name des Vaters, dann aber auch als Saint-Homme bezeichnet wird. Das Denken, könnte man sagen, kapituliert vor der Komplexität dieses Knotens und zerlegt ihn daher in drei Ringe oder Farbenkreise, das Reale, das Symbolische und das Imaginäre. Unser Denken benötigt gewissermaßen einen vierten Ring, um das Zustandekommen des Knotens als Knoten zu denken. Das heißt, das Subjekt kann als real, symbolisch und imaginär bezeichnet werden und gleichzeitig auch nicht und wird durch eine Hilfskonstruktion oder ein Symptom gestützt. Mit diesem Knoten verbindet Lacan drei Sistierungen, möchte ich das einmal nennen. Das Imaginäre verleiht Konsistenz, das Reale Existenz, das Symbolische Insistenz. Entscheidend ist, dass diese drei Fadenkreise um ein Loch zirkulieren, das dem Knoten letztlich die Stabilität verleiht. Dieses Loch im Realen ist für Lacan die Nicht-Existenz des Rapports sexuell. Oder wie man auch sagen könnte, es gibt keinen Verkehr der Geschlechter. Nicht, es gibt keinen Geschlechtsverkehr, sondern keinen Verkehr der Geschlechter. Das heißt, es ist unmöglich, das Verhältnis der Geschlechter zu sagen oder zu schreiben. Es sei denn, mit Hilfe eines Symptoms, das das Loch im Realen verdeckt. Das Schlüsselkonzept Lacans hierfür ist der Signifikant des Namens des Vaters, der später zum Saint-Homme wird. Dieses Konzept ist zweifellos ein Tribut an die Tradition, ganz in dem Sinne, den Lacan immer wieder hervorgehoben hat, nämlich dass Freud mit seiner Konzeption vom Vatermord den Vater gerettet habe. Die Standardantwort auf das Loch im Realen ist der Ödipuskomplex, der dem Begehren eine Ausrichtung gibt, die darin besteht, dass die Mutter unmöglich, aber substituierbar ist und dadurch ein Verhältnis etabliert, wo es keines gibt. Der Preis dafür ist die Kastration. Mit anderen Worten, die Unterwerfung unter das Gesetz des Symbolischen. Mit dem Saint-Homme geht Lacan einen Schritt weiter. Das Saint-Homme ist einerseits ein kreativer Akt des Subjekts, ein singulärer Akt, andererseits aber auch ein Effekt, der in der Analyse bzw. in der Pass erzielt werden kann. Das Saint-Homme ist für Lacan sozusagen die Antwort, die jedes Sprechwesen par lettre auf das Loch im Realen gibt. Und unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist das Saint-Homme immer eine Art von Erfindung. Vielleicht wäre man besser daran zu sagen, eine Findung, wenn man sozusagen dabei an Picasso denkt, der sagte, ich suche nicht, ich finde. Im Unterschied zum Nom du Père, von dem man sagen kann, er ist etwas Gegebenes. Betrachtet man die drei Fadenkreise in ihrer Flachlegung sozusagen, lassen sich folgende Formationen des Subjekts darstellen. Als imaginäres Subjekt, das als Bildner der Ich-Funktion aus dem Spiegelstadium, als Ich, Moi, hervorgeht, das seine Einheit oder Ganzheit um den Preis eines Verlustes erreicht. Dass der Verlust besteht in dem nicht spiegelbaren, nicht sagbaren, schwindenden Objekt. Das Symbolische tritt hier als Organisator des Körper-Ich, das heißt als Körperbild in Erscheinung. Auf der Ebene des Symbolischen erscheint das Subjekt als gespaltenes Subjekt, das in der Kluft zwischen Subjekt des Aussagens und Subjekt der Aussage auftaucht und schwindet. Der traumatische Einschnitt der Sprache in den Körper bewirkt eine doppelte Entfremdung. Einerseits als Entzug, dargestellt im Wehl der Alienation. Kern der Alienation ist das Dilemma von Sein und Denken. Denke ich, bin ich nicht im Sein, bin ich, denke ich nicht. Das heißt, es ist unmöglich, gleichzeitig zu sein und zu denken. Das heißt, es setzt sich ein erster Signifikant an die Stelle des Schnitts, der gleichzeitig das Fehlen repräsentiert und auch als Fehl leer ist. Die zweite Entfremdung geschieht über den zweiten Signifikanten, durch den der erste verdrängt wird und im Verweis auf die signifikante Kette der metonymische Subjekteffekt erzeugt wird. Das Subjekt changiert zwischen Metapher und Metonymie in einem unendlichen Aufschub oder Selbstentzug. Das Subjekt wird hier auf eine Sprachwirkung bezogen, sofern der erste Signifikant vom anderen kommt und das Subjekt für einen anderen Signifikanten repräsentiert. Gemäß seiner Definition, dass ein Signifikant ein Subjekt für einen anderen Signifikanten repräsentiert, der wiederum die Aphanesis des Subjekts bewirkt. Zitat Lacan: Daher die Teilung des Subjekts, wenn es irgendwo als Sinn auftaucht, manifestiert es sich anderswo als Fading, als Schwinden. Der binäre Signifikant ist die Vorstellungsrepräsentant, der zentrale Punkt der Urverdrängung bei Freud. Für Lacan ist es der leere Signifikant des Subjekts. Das Subjekt entsteht hier auf dem Feld des anderen und präsentiert sich als Subjekt des Begehrens, von dem gilt, dass das Begehren das Begehren des anderen ist. Neben Spaltung und Entfremdung gehört hierher ein wichtiger anderer Begriff der Subjektivierung, nämlich das Que voy, was will der andere von mir? Wir begegnen hier dem algorithmischen Subjekt, das nichts weiter zu sein scheint als eine Art Automaton, dem Gesetz des Symbolischen unterworfen. Wenn ich das Reale als Objekt A, Objekt und Ursache des Begehrens ins Spiel kommen würde. Hier lässt sich auch eine Brücke zum oben erwähnten Loch im Realen schlagen. Die sogenannten Löcher im Körper, die erogenen Zonen, bilden die Ränder des Körpers, die auf unterschiedliche Weise zur Konstituierung des Objekts beitragen. Wobei dem Mund eine besondere Rolle zukommt als Stätte und Nichtstätte des Sprechens. Das Objekt des Begehrens ist real und imaginär zugleich, indem es dem Fehlen einen Namen gibt und eine Ursache. Das Objekt ist Objekt des Begehrens, sowohl transitiv als auch intransitiv. Als Objekt für das Begehren nimmt es seinen das Subjekt fixierenden Platz im Phantasma ein. Als Objekt Ursache des Begehrens ist es die treibende Kraft der signifikanten Kette, als der immer wiederkehrende Rest einer Gleichung mit Unbekannten. Das Objekt vertritt für das Subjekt die Vorstellung vom Objekt, das ihm zu seinem Sein, zum Ankommen bei sich selbst fehlt. Auf dieser Ebene ist das Subjekt ein Subjekt des Ankommens, kein Subjekt des Seins oder der Ankunft. Freuds Imperativ, wo es war, soll ich werden, wurde bekanntlich von Lacan umformuliert bzw. präzisiert in folgender Weise: Wo es Subjekt ohne jegliches Das oder einen anderen objektivierenden Artikel war, es um einen Ort des Seins geht und dass an diesem Ort soll ich, das ist meine Pflicht im moralischen Sinne, die hier bevorsteht, da soll ich werden. Das heißt, weder unvermutet auftauchen noch geschehen, sondern zutage treten aus eben diesem Ort heraus, dem Ort des Seins. Der dritte Fadenkreis beschreibt das Reale des Subjekts, das Triebsubjekt, das kopflos auf sich selbst gestellt ist und kein anderes Ziel kennt, als sich selbst zu befriedigen. Das heißt, zu sich selbst zu kommen, das heißt, zu verfehlen. Das ist die Ebene des Triebs, jenes mythischen Subjekts Freuds, das sich auf der Grenze zwischen, beziehungsweise dem Schnitt von Körper und Sprache bewegt. Keine Repräsentanz der Repräsentanz, sondern eine Repräsentanz, wie Lacan sagt, ein kopfloses Subjekt. In Seminar 11 heißt es dazu, wir müssen die Erscheinung des Triebs als Erscheinung eines Subjekts ohne Kopf begreifen. Oder, wie es dann in Seminar 23 heißen wird, Lalong, Gemurmel. Das Subjekt murmelt in doppelter Hinsicht. Es murmelt in Sprachen und es murmelt im Sinne des Glasperlenspiels, jeder Wurf ein neues Spiel. Das Unbewusste, Zitat Lacan, das ist eine der schwierigen Formeln von ihm. Das Unbewusste, das ist nicht, dass das Sein dächte. Das Unbewusste ist, dass das Sein, in dem es spricht, genießen soll und nichts weiter davon wissen möchte. Dieses schwierige Subjekt gewinnt Lacan in einer Operation, die er die Demontage des Triebs nennt. Freud komponiert den Trieb bekanntlich aus 4 Termen, Drang, Quelle, Ziel und Objekt. Dabei gilt, dass der Trieb sich nachträglich aus dieser Komposition ergibt. Bedingung ist, dass der Trieb kein fixes Objekt hat, das heißt, er ist polymorph, pervers. In einer schnullerartigen Figur zeigt Lacan die Schrift des Triebs, der von einem Drang ausgehend durch die Löcher des Körpers ins Feld des anderen sich ausdehnt, sein Objekt verfehlt, dabei aber ein Objekt kreiert, nämlich das verfehlte Objekt A, mit dessen Stellvertretern es sich zufrieden gibt. Das kreisläufige Wiederkehren des Triebs, heißt es bei Lacan, ist sorgfältig zu unterscheiden von etwas, das in einem dritten Moment auftaucht. Und zwar gerade dadurch, dass es nicht erscheint. Es geht um das Auftauchen eines neuen Subjekts, was man folgendermaßen zu verstehen hat. Nicht, dass schon eins da wäre, das Subjekt des Triebs. Das Neue ist vielmehr ein Subjekt auftauchen zu sehen. Dies Subjekt, das eigentlich das andere ist, erscheint, wenn es dem Trieb gelungen ist, seine Kreisbahn zu schließen. Mit anderen Worten, ganz vereinfachend, Sachvorstellungen und Wortvorstellungen interferieren und indem sie interferieren, sehen wir ein Subjekt auftauchen bzw. verschwinden. Doch für das Wie dieser Interferenz scheint es nicht ein unmittelbares Gesetz zu geben. Fassen wir mit Hilfe einer Formulierung von Jacques Alain Miller zusammen. Die Psychoanalyse hat sich auf der Ebene von Verdrängung und der Deutung dieses Verdrängten auf der Basis des bekannten Sujet, Supposé Savoir, dem Subjekt, dem Wissen unterstellt wird, entwickelt. Das ist die Konzeption des Unbewussten, von dem Lacan sagte, es ist strukturiert wie eine Sprache. Die Ausformulierung des Unbewussten durch den späten Lacan führt dazu, das Unbewusste auf der Ebene des Realen zu denken. Miller meint, unterhalb des Freudschen Unbewussten. Besinnt man sich allerdings auf die Traumdeutung, kommen einem zumindest 2 Punkte in den Sinn, die bei Freud angelegt sind, aber in diesem Sinne nicht weitergeführt wurden, die eine Verbindung zu dieser Konzeption irgendwie nahelegen. Nicht nur das eine Beispiel, der Nabel des Traums, der gewissermaßen eine weitere Rückführung des Traums als auf eine Wunscherfüllung verunmöglicht, die man die Grenze des Realen nennen könnte. Aber auch das Schema in Kapitel 7, wo die Regression dargestellt wird, findet man eine unbestimmte Menge von Ebenen R1, R2, R3 bis unendlich, bis das System UBW beginnt. Man kann dieses System UBW als Übersetzungsapparat betrachten, aber auch als Abwehr sozusagen des Realen. Als Übersetzungsapparat wäre es eine Art Deutung des Realen, das gewissermaßen ohne Sinn und Gesetz ist, reines Gemurmel, das durch das symbolische Gesetz des Vaters in sinnhafte Bahnen gelenkt wird, die den Körper strukturieren und eine erträgliche Form des Genießens des Körpers erlauben. Untersucht man das Unbewusste in dieser Dimension, ist es die Frage nach der Abwehr des Realen, die in den Vordergrund rückt und eine andere strukturierende Funktion interessant werden lässt, nämlich die Frage, ob es nur über den Signifikanten des Vaters funktioniert. Die letzten Arbeiten Lacans zum Saint-Homme scheinen in die Richtung zu weisen, dass es nicht nur über den Signifikanten des Vaters läuft. Das Subjekt, das die Psychoanalyse anvisiert, ist ein borromäisches Subjekt, das sich in einem singulären Akt aus der Determinierung durch den Namen des Vaters erhebt, indem es seine Fesseln gewissermaßen abwerfen kann und ein Saint-Homme hervorbringt, das es stützt. Die Lösung des Rätsels Mensch ist das Rätsel des Ödipus. Der Ödipus auf Kolonos verkörpert das tragische Subjekt, das bis zum bitteren Ende und ohne Rücksicht auf Verluste seiner Wahrheit nachgeht. Noch ein Wort Bataille könnte diesen Gedanken stützen. Subjektivité sans emploi. Subjektivität ohne Arbeit, ohne Aufgabe. Schließen wir mit Nancy. Das Unbewusste, sagt er, bezeichnet das unerschöpfliche, unendliche Wuchern von Bedeutungen, die keinem Sinn zugeordnet sind, die von einem Bedeuten in wirbelnder Brownscher Bewegung um den Punkt einer leeren Streuung ausgehen und die alle konkurrierend gegensätzlich gleichzeitig affirmiert zirkulieren, ohne einen anderen Flucht- oder Perspektivpunkt als die Leere der Wahrheit. Was Lacan das Symbolische genannt hat, ist in dem Sinne keine Struktur, sondern eine differenzielle Verräumlichung, ein differenzielles Spiel. Das Symbolische des Symbolischen und die Wahrheit der Wahrheit ist, dass der Sinn nicht geknüpft ist, sondern jedes Mal zu knüpfen ist. Danke. Alain Badiou hat im Jahre 1982 auf der Universität von Vincennes eine Vorlesung gegeben zur Theorie des Subjekts. Diese Vorlesung ist dann 30 Jahre in der Schublade geblieben und wurde vor kurzem herausgegeben, übersetzt in Deutsch. Und ich habe das nachgelesen und werde also im Wesentlichen diesen Badiou aus dem Jahre 82 referieren. Ich habe das in 15 Thesen zusammengesetzt, damit es ein bisschen kompakt wird und ich den Überblick nicht verliere. Punkt 1. Das Sein wird assoziiert mit Leere, Leerheit, Loch und einem grundlegenden Mangel. Die Entwicklung von Mangel an Sein geht zu einer Entwicklung zu einem Sein als Mangel. Das menschliche Subjekt ist fähig, diesen grundlegenden Mangel an Sein in einen Objektmangel überzuführen. Daher gibt es Objekte des Begehrens und das Subjekt wird durch die Leere vom Begehren erfasst. Damit wird die Leere, das Loch mit einem Objekt des Begehrens zugedeckt, das heißt ein Bestandteil der Wirklichkeit wird in die zentrale Leere verschoben und damit ein konsistentes Wirklichkeitsgefüge geschaffen. Viertens, die Vorstellungsrepräsentanz, der binäre Signifikant, stattet das Subjekt mit Produktivität aus. Sie wirkt wie ein Tranquilizer gegen Tod und Einsamkeit und dient zur Abwehr des Realen. Sie ist aber auch verantwortlich für alle unsere Tragödien. Fünftens, die Objekte des Begehrens werden zum Platzhalter für die Leere, um die herum das gesellschaftliche Gefüge strukturiert ist. Sechstens, das Subjekt ist identisch mit dieser Lehre und dem Mangel an Substanz. Es wird vom großen und kleinen anderen strukturiert. Siebtens, Lacans Theorie des Subjekts verbindet die algebraische Kette mit dem topologischen Knoten. In der Kette hat das Subjekt den Status des schwindenden Terms. Es ist ein Intervall zwischen zwei Signifikanten, die es gegenseitig repräsentieren. In der Topologie hat das Subjekt den Status einer verknoteten Interdependenz, wie zum Beispiel den borromäischen Knoten. Nun Punkt 8. Badiou's erste These zum Subjekt lautet, Zitat, der Subjekteffekt ist eine gespaltene Artikulation einer strukturalen Schwingung um einen leeren Platz und ein erzwungener Überschuss über diesen Platz. Ende des Zitats. Damit ist das Subjekt ein Effekt von etwas. Michael Schmidt hat schon die Kritik Nosis ins Spiel gebracht. Wenn etwas ein Effekt von etwas ist, dann ist jedenfalls eine Substanz vorhanden. Also etwas kommt nicht darum herum, als Substanz bezeichnet werden zu können. Die gespaltene Artikulation bezieht sich auf das Subjekt der Aussage und des Aussagens. Die strukturale Schwingung um den leeren Platz bezieht sich auf den oder die borromäischen Knoten, die das symbolische, imaginäre und reales als die Wirklichkeit strukturieren. Die Distribution der Plätze wird durch den leeren, nicht einnehmbaren Platz fixiert. Dieser leere Platz wird indirekt durch ein Loch dargestellt. Das Subjekt schwingt um dieses Loch. Badiou bezeichnet diese strukturale Bewegung als Pulsieren einer Eklipse, die das Loch im Platzierungsraum einnimmt und nicht einnimmt, ausfüllt und nicht ausfüllt. Badiou geht von der Annahme aus, dass der Platzierungsraum teilbar und damit besetzbar ist. Im performativen Akt der Besetzung verwirklicht sich die sich selbst setzende Subjektivität. Den Überschuss über diesen Platz erzwingen heißt, die Teilung des Platzes sicherzustellen, indem eine vorhandene Dominanz zurückgedrängt und an ihre Stelle die eigene Subjektivität gesetzt wird. Denken Sie sich die Besetzung der Plätze in der letzten Zeit, der Maidan, der Tahrirplatz, der Tiananmenplatz, extrem politisch diese erste Definition Badiou's zum Subjekt. Nun, Zitat Lacan. Wo es, Subjekt ohne jegliches, das oder einen anderen objektivierenden Artikel war, es um einen Ort des Seins geht und dass an diesem Ort, Doppelpunkt, soll ich schon, dass meine Pflicht im moralischen Sinn, die bevorsteht, da soll ich werden, das heißt weder unvermutet auftauchen noch geschehen, sondern zutage treten, aus eben diesem Ort heraus, dem Ort des Seins. Ich interpretiere, ohne jegliches das oder einen anderen objektivierenden Artikel, das bedeutet ohne Substanz. Ich habe aber schon darauf hingewiesen, Ableitung von etwas bedeutet, es muss eine Substanz geben. Ort des Seins ist meine Platzierung in der symbolischen Ordnung. Ob das in der Familie ist, im Betrieb oder auf dem Heldenplatz, spielt keine Rolle. Dann, die Pflicht des Ich-Scher, am Ort der Platzierung habe ich die moralische Pflicht zu werden, das heißt den Platz durch einen performativen Akt zu besetzen. Und der letzte Aspekt, das Subjekt taucht weder unvermutet auf noch geschieht, es tritt zutage durch meine Setzung. Also wir sehen, wie extrem politisch man Lacan, diese Definition Lacans interpretieren kann, die ist überhaupt nicht weit weg von Badiou. Zehnter Punkt. Diese Setzung ist mit Angst und Mut verbunden und damit ist sie subjektivierend. Angst ist die Überflutung durch das Reale und die Außerkraftsetzung der symbolischen Stützen. Wenn sie an das Über-Ich appelliert, führt dies zu jener Form der Subjektivierung, die am verstärkten Festhalten der etablierten Ordnung, das heißt dem bestehenden Gesetz, orientiert ist. Wenn am Punkt der Angst die andere subjektivierende Figur eintritt, der Mut, entwickelt sich eine sprengende Kraft, die eine etablierte Ordnung unterbricht und eine neue Positionierung im Platzierungsraum erzwingt. Dies wäre die Unterbrechung der Schwingung durch den Überschuss und die bringt das Nichtwiederholbare hervor. Und das ist subjektgenerierend. Elftens, der Platzierungsraum wird damit zum Ort des Subjektiven. In der linguistischen Kette ist das Subjekt eine konsistente Wiederholung, in der das reale Es sistiert. Das heißt, die Konsistenz wird auf die Existenz zurückgeführt und somit auf das, was sich zurückzieht, die Absenz. Gleichzeitig kann das Subjekt jene zerstörerische Konsistenz sein, in der das Reale überschießt und eine Inbesitznahme des leeren Platzes erzwingt. Zwölftens, als Subjektivierung bzw. als subjektiven Prozess definiert Badiou die Vorwegnahme der Erzwingung eines leeren Platzes, den eine neue Ordnung rückwirkend als Platz gründete, weil sie ihn eingenommen hat. Somit wird das Badiou'sche Subjekt zum Platzierungsraum, der geworden ist, durch das Inexistente dessen, was zerstört wurde. Das heißt, der Platzierungsraum ist die Nachwirkung der Zerstörung eines anderen. Das Inexistente wird in die Lage versetzt, das Gesetz zu unterbrechen und die Ganzheit zu zerstören. Die Devise lautet, auf nach dem Platz durch die Kraft, Klammer, des Realen. Der subjektive Prozess existiert in der Rekomposition von Strukturen und Regeln nach einer Unterbrechung. 13. Auch für Žižek geht es um die Suche nach einem objektiven Platz, der besetzt werden kann. Dieser Platz wird nur dem gegeben, der ihn zu nehmen weiß, der ihn also verdient. Die Demokratie habe die Aufgabe, Leerstellen zu sichern, das heißt Plätze existieren zu lassen, die besetzt werden können und müssen. Freiheit setzt damit eine ontologische Lücke voraus. In dieser Lücke kann sich die sich selbst setzende Subjektivität performativ verwirklichen. 14. Punkt. Das Subjekt, das von der Demokratie unterstellt wird, ist hysterisch. Das heißt vom Mangel besetzt, was will der andere von mir? Und steht politisch in Wechselwirkung zum leeren Platz der Macht. Die modernen Marktverhältnisse tendieren zum polymorph perversen Subjekt, das dem Genussbefehl des Über-Ich Folge leistet. Punkt 15, Badiou kommt zum Schluss. Das Subjekt ist politisch. Darum gibt es so wenig Subjekte und wenig Politik. Ich danke. Im Redens beginnen wir jetzt zu diskutieren. Ja, also mir wird schon was einfallen. Also ich habe das sehr interessant gefunden. Also die Verdichtung auch zwischen Lacan und Badiou. Aber ich glaube, dass es ja eine ziemlich schwierige Problematik ist. Es beginnt vielleicht in der gegenwärtigen Philosophie eine spannende Problematik auch. Aber ich habe bei deinem oder bei Ihrem Vortrag nicht ganz nicht ganz unterscheiden können, was ist schon die lakanianische Interpretation von dem, was Badiou sagt über die Theorie des Subjekts und was ist das, was direkt Badiou sagt. Es schien ein bisschen verdichtet, oder? Ja, ich bin der Meinung, Badiou greift auf Lacan zurück, ja, ich auch. Und verstärkt es. Also versteckt es. Also was ich bei Badiou... Verstärkt. Ja, es gibt ja Unterschiede, finde ich schon, weil da halt eigentlich eine Art mathematische Ontologie zugrunde liegt und das Symbolische reduziert, könnte man sagen. Das heißt, es sagt, es gibt nur mehr Sprachen und Körper und meint es negativ. Das heißt, sozusagen der Signifikant scheint mir, der nimmt er raus und ersetzt ihn sozusagen durch meine Mengen mathematische Ontologie. Und das ist sozusagen, ich könnte auch als Rückfall bezeichnen hinter der Kammer. Aber natürlich schärft das schon auch... politisch verschärft es? Politisch schärft es gar. Du musst den Platz besetzen. Das ist richtig. Und wenn ich das übertrage auf die Pädagogik, auf die Familienstruktur, ja, ja, indem ich Plätze besetze, egal bei mir zu Hause, im Betrieb, in der Schule, das ist subjektgenerierend. Indem ich sage, das gefällt mir nicht. Das ist ganz klar. Ja. Also er schärft sicherlich politisch an und auch sozusagen interpretiert es halt wieder philosophisch mehr, ja, auch das mit der Abwehr, also man könnte sagen, die Angst regelt die Abwehr, der Mut zum Selbstdenken hebt sich auf. Ja. Er hatte quasi auch dann quasi Orest, quasi das Drama genommen von Aeschylus, um es zum Antigone und dem anderen entgegenzusetzen. Ja, ganz genau. Das ist eine sehr interessante... Und Sophokles? Ja, das ist auch... Der eine geht zurück, oder? Orientiert sich an der Ordnung, am Gesetz, und der andere verändert das. Und der ist im Zweifel immer für die Veränderung. Am Schluss bringt er das Ganze zum Punkt, weil es so wenig Leute gibt, die in der Lage sind, die Dinge in die Hand zu nehmen, gibt es wenig Subjekte und wenig Politik. Ja. Kannst du noch mal was zu diesem Subjekt generierend sagen? Ich komme halt zum Schluss, wenn ich Badiou richtig interpretiere, die Tatsache, dass ich entweder auf der Ebene der Kette die Bedeutungen unterbreche, andere Bedeutungen hinzunehme, also damit neue Ketten in Bewegung setze, neue Bedeutungen generiere, entsteht Kreativität und kommt von mir etwas hinein, was in der normalen Automatik nicht stattfindet. Und der zweite Punkt ist, wenn ich einen Platz besetze, da kommt ja hier schon sehr stark durch, dass in vielen Fällen auch das Reale im Hintergrund ist. Also da kommt eine Leidenschaft ins Spiel, die quasi politisch umgesetzt werden muss. Und der Begriff, der dazu verwendet wird, vom Butler angefangen bis zu allen anderen, ist die Frage der Performance. Es gibt also die Performance in der Rede, aber auch die Performance im Handeln, im Tun. Der Tyrannenmord ist auch eine Performance, aber keine sprachliche, sondern eine durch die Tat. Das heißt, subjektgenerierend ist performatives Verhalten auf der linguistischen Ebene, auf der Deutungsebene oder auf der Tat. Also wäre analog dem der Realisierung, dem Akt des Sprechens. Ja, analog, ja. Halte es ein bisschen für schwierig zu sagen, es gibt nur wenig Menschen, die das realisieren könnten, deswegen gibt es wenig Subjekte. Also ich denke fast, dass man eigentlich eine strukturelle Begründung dafür finden muss, dass es wenig Subjekte gibt. Ich gebe es ein, dass es wenig Subjekte gibt, aber ich glaube nicht, dass es quasi an den Menschen liegt, sondern an der Struktur selbst, dass es nur wenig Subjekte geben kann. Großes Thema. Bourdieu, der Soziologe Bourdieu, hat den Habitus als Scharnier zwischen dem Kollektiv und dem Individuum entwickelt. Und er sagt natürlich ganz klar und konkret, die Strukturen sind immer stärker wie das in ihnen enthaltene Individuum. Das heißt, um auf deinen Punkt zurückzukommen, wir dürfen den Strukturaspekt nicht unterschätzen. Der ist stark. Und wenn er automatisiert abläuft, dann gibt es natürlich nach Badiou keine Subjekte, sondern Subjekte gibt es nur, wenn jemand die Automatik stört. Entweder auf der Ebene der Kette oder auf der Ebene der Performance. Ja. So, und jetzt kann man natürlich sagen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen sind Strukturen stärker oder weniger stark? Oder nehmen wir die heutige Demokratie, die... Badiou beschreibt, analog dem borromäischen Knoten, die gesellschaftlichen Institutionen als das Symbolische, die Parteien als das Imaginäre und die Massen als das Reale. Nur wenn ich heute sehe, oder, wie die Medien, quasi die vierte Kraft, Michael würde sagen, diesen borromäischen Knoten durchfluten und seine Verknüpfung schwächer machen, lösen, was heißt das? Die Konsequenz ist, dass, so wie ich das sehe, dass Politik immer mehr zur Inszenierung wird, viel mehr als noch vor 30 oder 40 Jahren. Also die Knoten werden weniger stringent. Ja, und was heißt das für die Subjekttheorie? Das ist genau deine Frage, oder? Ja, zusammenhängend mit der Analysis, also sozusagen, wenn es irgendwo schwindet, erscheint, dann schwindet es woanders. Ja. Das manifestiert. Und man kann sich ja selber vorstellen, also dieses Erzwingen quasi, also aus der Mathematik, dieses Erweitern einer Regel über ihren Bereich quasi. Exakt, ja. Dass man sozusagen eigentlich noch ein von einem Subjekt sprechen kann. Das ist das Subjekt quasi, das aber schwindend gemacht wird in diesem Vorsehen, was dann quasi diese individuelle Leistung wäre, die verbringen im politischen, aber halt eben auch in anderen Bereichen. Verschwindet es aber dort und sozusagen in diesem Forcing-Bereich, also wo es über seinen Bereich hinaus erweitert wird. Da finden wir es zwar, aber immer nur als Fragment, als schon immer irgendwie nicht mehr so, dass wir es als radikal ernst nehmen können. Ja, und dieser Schwinden, dieses Schwinden haben wir auch im Spruch, oder, dass die Revolution ihre Kinder frisst. Oder? Natürlich. Und das ist eben bei Badiou das Spannende, dass er Lacan politisch übersetzt, oder? Und vom Platz spricht, der besetzt werden muss, von borromäischen Knoten als Institutionen, Parteien und Massen. Was ist das Reale in der Politik? Das sind die Massen. Wie kommen die Massen herein? Also das sind die ganz spannenden Fragen. Dann bringt Badiou laufend die ganzen Beispiele, die in den 80er Jahren interessant waren. Die französische KP, die russische KP, die chinesische KP. Was ist dort das Reale? Was ist das Symbolische? Oder? Was sind die Institutionen? Was ist überhaupt geschehen dort? Und es ist ein philosophischer Krimi, wenn man die Beispiele aus der praktischen Politik dazu nimmt. Können Sie noch was zu diesem Begriff des Habitus? Ja, da habe ich natürlich eine schöne Formulierung, eine Originalformulierung dabei. Bourdieu, der Habitus als praktischer Sinn, der als Produkt der Sozialisation in einem soziokulturellen Milieu eine diesem Milieu entsprechende Wahrnehmung der Wirklichkeit hervorruft und Praktiken als sinnvoll erscheinen lässt, die der Kultur des Milieus entsprechen. Das ist Originalzitat. Das heißt, wir nehmen unsere Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung kommt der ganze Kulturaspekt, in dem wir sind, voll herein. Und deshalb sagt er auch, die Strukturen sind stärker wie das einzelne Individuum. Und darum kommt wieder Badiou ins Spiel und sagt, ja, darum ist es so schwierig, Subjekt, politisches Subjekt zu werden. Aber damals hat es den Tahrirplatz und den Maidan noch nicht gegeben, oder? Es ist ja ganz spannend, es ist genau vorweggenommen, was da passiert ist. Die Bewegungen haben den Platz eingenommen. Dass das nicht auf Dauer ist, haben wir gesehen. Dass das auch wieder umschlagen kann, haben wir auch gesehen. Aber jedenfalls in dem Moment war es ein Ereignis, jedenfalls in Tunesien, beziehungsweise in Ägypten. Ich tue mich da mit ein bisschen schwer, weil für mich jedenfalls der Begriff des Subjekts mit der Identität, also bei sich selber sein oder sich selbst, am ehesten sich sein, irgendwie einen Widerspruch darstellt. weil das Subjekt, zumindest so wie ich es verstehe aus der psychoanalytischen Theorie, eher eben ein gespaltenes Subjekt ist, das nicht bei sich ist, sondern außer sich sozusagen und eigentlich in einem gewissen Sinne nie bei sich ankommt, durch die Metonymie und die Metaphorik ständig sozusagen sich selbst fremd bleibt, sich selbst die Identität entzieht, so kann man sagen. Vielleicht interessant, ich habe hier auch noch eine Definition von Foucault. Foucault sagt, das Subjekt ist keine Substanz. Es ist eine Form und diese Form ist nicht mit sich selbst identisch. Man hat zu sich nicht dasselbe Verhältnis, wenn man sich als politisches Subjekt konstituiert, das wählen geht oder in einer Versammlung das Wort ergreift, als wenn man sein Begehren in einer sexuellen Beziehung zu befriedigen versucht. Also das sind verschiedene Zugänge zum Subjekt. Kurze Vermittlung, also wenn Sie sagen, das Subjekt ist am meisten da ein Symptom, das wäre jetzt nur das Symptom eigentlich. Mhm. Wir können sagen, das Symptom ist das abendliche Kunstwerk. Das heißt, das Subjekt erzeugt ja, wie gesagt, was sozusagen, was zwar nicht aufgeht, was nicht harmonisch ist, was aber doch eine Konstruktion von ihm ist, sozusagen ein unbewusstes Kunstwerk oder so in der Richtung. Insofern könnte man es mit dem vielleicht verknüpfen, auch mit dem Subjekt dann. Ne? Mhm. Also eine Idee. Also. Gehen wir nochmal zum Symptom als politische Kategorie. Für mich ist das Symptom als politische Kategorie ein Fokus. Wir haben ja schon gesagt, der Name des Vaters, die Institutionen sind im Schwinden. Die patriarchale Familie ist im Schwinden. Wer fühlt diesen Schwund? Wer fühlt diesen Schwund? Und hier kommt das Symptom ins Spiel. Der Einzelne wird zurückgeworfen, nicht mehr so wie bisher auf die Ordnungen, in die er hineingeboren und aufgewachsen ist, sondern er muss sich diese Ordnung selber geben. Und das Symptom ist dieser Fokus, den er sich selber setzt. Wenn der eine Schriftsteller 12 Stunden im Tag schreibt, weil er symbolisieren muss, um das Reale abzuwehren. Wenn er, wie der Michael vorhin auf der Straße gesagt hat, indem er schreibt, sich im anderen, den er beschreibt, finden und darstellen muss, um das Reale, um die Psychose abzuwehren, dann ist das Symptom jene Ersatzform, die der Einzelne zur Verfügung hat, um den Dingen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Er muss einen Fokus setzen. Und bei dem, es kommt bei dir ins Spiel, diesem Fokus treu bleiben. Würden Sie sagen, dass die Soldaten des IS auch so etwas sind, sozusagen wie die Besetzung eines Platzes? Natürlich, keine Frage. Wenn man die soziologische Betrachtung rannimmt, wer in Europa geht zu den Dschihadisten, dann sind das in vielen Fällen Immigranten ohne berufliche und gesellschaftliche Perspektive. Badiou würde sagen, sie repräsentieren den Unort, jener Ort, den es nicht gibt, der aber da ist und der die stützt, die den Raum besetzen, durch das, dass es einen Raum gibt, der nicht besetzbar ist. Das ist der Unort. Die im Eingeschlossenen Ausgeschlossenen, würde Žižek sagen. Und jetzt bekommen die den Unort besetzen, eine Möglichkeit, die sie nie bekommen. Sie bekommen einen Platz. Und indem sie diesen Platz einnehmen, das Symptom, den Fokus auf diesen Platz setzen, ist es für Sie subjektgenerierend? Es ist ja reizvoll, nach diesem ja, sehr, sehr beiden Richtungen sehr interessanten Ausführungen, ohne konkretistisch zu werden, doch eben, so wie du auch, ins Konkrete zu gehen und zu fragen, Plätze besetzen. Du hast ja das ganz konkret auch gemeint. Was das heißt, heute einen Platz zu besetzen. Und von dem ausgehend könnte man ja hinterfragen, noch einmal Massenpsychologie und Ich-Analyse einerseits und die Diskurstheorie von Lacan, wo auch Plätze besetzt werden und unter anderem auch das Subjekt verschiedene Plätze einnimmt. Und von da aus könnte man fragen, welche Politiken geben sich aus den vier Diskursen? Welcher Platz ist der Diskurs der Hysterie? Welcher Platz gehört dem Herrendiskurs? Welcher Platz ist der Universitätsplatz gewissermaßen? Auf Bewegungen der Geschichte hin, weil ich glaube, du hast ja vom Subjekt auch von dem durchaus geläufigen Begriff Subjekt der Geschichte, also etwas, was die Geschichte vorantreibt, wovon es wirklich nur wenige gibt. Also das sind so unfrisierte Gedanken, wo ich den Eindruck habe, da könnte man gut etwas auch vielleicht neu lesen, insbesondere Massenpsychologie. Wir diskutieren im Regens über dieses Thema, indem wir sagen, es fehlt heute die Hysterie, das Begehren. Wir sind tendenziell im Genießen. Die kapitalistische Wirtschaft sagt uns, genieße, enjoy. Und damit wird die Kraft, die das hysterische Subjekt hätte, schwindet. Aber das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir es konkret werden, wie der Paul Verhache sehr schön dargestellt hat, das wird jetzt propagiert und dazu gehört zum Beispiel Pussy Riot. Exakt. Die den Putin aufbauen, gleichzeitig als eine patriarchalische Figur. Ja. Also die Diskussion zwischen den Funktionen des hysterischen Subjekts und dem aus der Psychose kommenden ist eine unglaublich heiße Diskussion, auch politisch. Die Tendenz geht zum psychotischen Subjekt. Gespalten, multi, immer seichter werdend, der Digitalisierung ausgesetzt, der Knoten wird immer lascher. Also da sehen wir große Gefährdungen. Und die Folge ist dann, dass daraus natürlich keine Subjekte entstehen, die sind nicht fähig, einen Platz zu besetzen, sondern die genießen. Aber einen Platz zu besetzen, zu sagen, ich will und ich will nicht, unfähig. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, das ist schon sein Subjektentwurf, der so was Hegelianisches an sich hat. Der Weltgeist zu Pferde, nicht, der die Geschichte bewegt, nicht, der Massenschlechter, der durch die Straße reitet und von trotzdem von allen als vergöttert wird. Nicht. Das moderne politische Subjekt, denke ich, oder meinem Empfinden nach, ist eigentlich ein, nicht ein gespaltenes, es ist auch ein multiformes und zersplittertes. Ich denke jetzt nur an die vielfachen Aktivitäten in einer demokratischen Gesellschaft, die lasche Politik, auch die lasche Parteipolitik, auf den verschiedensten Bürgerebenen ersetzt. Nicht wahr? Also diese Bewegungen an sich per se stellen ja schon ein einheitliches politisches Subjekt dar, ohne dass eine demokratische Gesellschaft dann überhaupt nicht mehr existieren könnte. Der Staat, der sich aus seinen Verantwortungen verabschiedet hat, größtenteils und sich privatisiert hat und sich dem der Wüste des realen Kapitalismus hingibt, nicht wahr? Der verlangt von seinen Bürgern, dass sie eigentlich oder zwingt seine Bürger, staatliche Aufgaben zu übernehmen. Und ich denke also nur an Altenbetreuung, also an alle die, sagen wir, die ausgegliedert sind und die nicht also auf der Sonnenseite sitzen. Also, oder, um es vielleicht jetzt ein bisschen noch zu einer Essenz daraus zu ziehen, wahrscheinlich wenn ich länger nachdenken könnte, würde mir vielleicht mehr Beispiele einfallen. Aber ich glaube schon, dass es, dass wir, wenn wir jetzt das eurozentrisch denken, dass wir in unserem Europa und schon eine verschiedenste Formen des politischen Subjektes haben, die sich die entstehen, deren Genese in dieser Art und Weise, glaube ich, bislang noch nicht so bekannt war. Und das ist für mich sehr wohl auch eine Form der Erscheinung, die jetzt bereits nicht so dramatisch ist, wie wir sie also in dem großen Lauf der Weltgeschichte uns immer imaginieren. Nicht? Das ist ja auch das Ganze ist dann ein großes Bild, dem wir uns also mit Begeisterung hingeben und das eigentlich von dem, was wirklich geschehen ist, sehr weit entfernt ist. Ich darf das verstärken. Das ist genau der Aspekt der Zivilgesellschaft. Je mehr und je tiefer und breiter eine Zivilgesellschaft ist, umso mehr Plätze gibt es. Umso mehr Plätze können besetzt werden. Wir haben in Vorarlberg, ich weiß nicht, wie viele tausend Vereine, die kulturell, sozial und tätig sind. Das sind Plätze. Leute, die in ihrem Beruf nie oder in der Politik eine Chance haben, einen Platz zu haben, die haben da einen. Also der Ausbau der Zivilgesellschaft ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Genau, weil du das so beschreibst, dass der Staat viele Funktionen abgibt, abgeben will, abgeben muss. Hier werden Lehrstellen möglich, Lehrstellen erzeugt, die besetzt werden können. Wir haben in Brüssel 9 Jahre lang über die Entwicklung der Zivilgesellschaft gesprochen. Wir sind in alle Länder gefahren, um dort Zivilgesellschaften aufzubauen, heute würde ich sagen, aufgrund von dem, was ich weiß, um Lehrräume, um Plätze zu schaffen, die von Menschen besetzt werden können, die sonst keine Chance haben. Weil die stabilisieren dann die Gesellschaft und nicht die Parteien. Aber da sprichst du ja an mit dem zersplitterten Subjekt eines Sozialisationstypus, der als dissoziatives, postmodernes, telematisches Subjekt auch charakterisiert wird. Ja, also so, wie weit ist das mit dem Zeitgeist gewissermaßen vergleichbar oder unvergleichbar? Weil du schon Hegel eher diskreditierst. Aber ist das nicht ungefähr so was? Napoleon diskreditiert. Aber ist das nicht ungefähr was Ähnliches? Und wer ist gleichzeitig wieder das Subjekt, das den Sozialisationstypus eigentlich auch produziert? Ja, da komme ich natürlich um die neuen Medien nicht drum herum. Wenn ich online bin, dann bin ich. Wenn ich nicht online bin, dann existiere ich nicht. Also auf die Spitze jetzt getrieben. Ja. Das heißt, hier kommt eine digitalisierte Subjektform zum Tragen, die nur eine Oberfläche ist. Ohne Tiefgang. Also mich irritiert noch etwas mit diesen Plätzen, weil deine Gedanken aufnehmen von den Diskursen, wo auch diese Plätze vorkommen, könnte man ja den Gedanken haben, dass es gibt ja auch noch den fünften Diskurs, den des Kapitalisten, dass es doch so etwas gibt wie Machtverhältnisse und dass manche Diskurse andere dominieren oder verdrängen. Und das scheint mir auf der Diskursebene das Bild der Gegenwart zu sein, dass in dem Sinne ein Diskurs alle anderen Diskurse dominiert oder verdrängt und die Frage nach dem Platz des Subjekts viel, viel schwieriger ist. Es ist sozusagen Vermassung die Folge und sozusagen die Singularität, der singuläre Akt, Platz besetzen, ist ja wo? Entscheidende Frage, ja. Und zu den vier Diskursen natürlich, in letzter Konsequenz sind alle Herrendiskurse. Ist die postmoderne Situation nicht ja, sozusagen das, wo der Herrendiskurs fehlt? Respektive, wo der Diskurs der Universität oder wo die Partikularität, wenn ich S2S Partikularität auslege, wo die Partikularität dominiert, aber in Wahrheit sozusagen trotzdem der herzige unterschriebene verlorene Modus nämlich. Natürlich. Es ist alles offen, es ist alles plural, das stimmt eben nicht. Eben. Wenn man sozusagen natürlich diese des Pluralismus kritisiert, sozusagen von einer radikal aufgeklärten und auch kapitalistischen Perspektive, sagt man, das gilt aber nicht. Mhm. Weil das ist böse Metaphysik. Mhm. Da ist sozusagen, es ist schon, so würde ich es interpretieren, dass diese, in diesem Postmodern, oder man kann so sagen, vaterlose Gesellschaft, mhm. oder wo halt irgendwie das symbolische Gesetz letztendlich dann demontiert worden ist. Das ist quasi eher dieser. Und wäre aber das Ding, was du sagst, ist richtig, aber es ist natürlich auch implizit ein Lerndiskurs. Ja. Und wäre ich in die Lücke hineingegangen? Wäre ich in die Lücke hineingegangen? Ja. Du, wer füllt die Lücke heute? Es sind die Herren der Medien und. Bitte? Mhm. Naja, könnte es auch das Objekt des Genesens sein. Ne? Natürlich, ja. Wenn wir von Ding-Psychologie sprechen, kann die jetzt die Humanpsychologie abhören. Von was sprechen? Ha? Von was? Ding-Psychologie. Sind von Günther Anders. Ja, ja. Mhm. Natürlich, das, ja. Was das Objekt, das Ding an die Stelle des Agenten setzt. Mhm. Klar. Natürlich, diese, aber wenn wir bei den Perspektiven bleiben, dann wird es natürlich happig. Oder? Dann wird es die nächsten Jahre happig. Und das, da, das ist. Aber wie kommst du dann mit deiner Dingtheorie, mit deiner Platztheorie? Ja, wenn die Plätze kleiner werden, verschwinden, mhm. oder? Um bei unserem Diskurs da draußen zu bleiben. Ich stelle halt fest, also als ich jung war, da gab es viel, viel mehr Foren, um Plätze besetzen zu können. Das gibt es immer weniger. Ja, es ist nicht so, dass die Plätze vorhanden sind, sie sind nur woanders. Ja, das ist eine Leben. Das ist eine plausible Antwort, ja. Wo sind sie? Gehen wir der Frage nach. Wir sind sie vielleicht noch nicht. Ja, einverstanden. Einverstanden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da würde Žižek sagen, das ist das. Müssen wir mit Batumis mal Plätze einnehmen, die heute also von, das ist ganz strukturell, also monolithisch besetzt sind. Mhm. Ich denke also an alle diese kapitalistischen Steuerungsmechanismen, ja, denen wir unterliegen, ja, und völlig ausgeliefert sind. Ja. Also dieser Datenstrom von Finanzen rund um die Welt rasen, vielleicht das gestärkte Geschwindigkeit, ja, nicht wahr? Vielleicht müssen diese Plätze eingenommen werden. Von einem zu dem, dass er dann multiform ist. Žižek sagt in seinem Buch das unmögliche Denken, also es ist genau in der Schiene, die Dinge sind momentan starr, wir sehen weit und breit nicht, wo diese Vektoren herkommen könnten, wir müssen warten, das unmögliche Denken. Und natürlich, Hart, Negri, die Multitude, Sie wird nicht jener Hebel sein, den Hart und Negri sich vorstellen. Wird nicht sein. Das Prekariat wird nicht in der Lage sein, von heute auf morgen den großen Schub zu machen. Und wenn Žižek, Negri, Hart sagen, ja, das sind die Favelas und es sind die und die Dinge, wie weit die in der Lage sein werden, so zu machen, einen Platz zu besetzen, das ist würdig einer Frage. Also die Plätze könnten durch Entzug auftauchen. Spannender Gedanke. Gehen wir das an einem praktischen Beispiel durch. Naja, was man immer irgendwie sich denkt, mit dem Nicht-Mitmachen. Ne? Ja, diese, ja. Wenn man jetzt sagt... Der politische Battle. Genau. Zu einer Zeit... sozusagen als der Non-Hyper noch regierte, konnte man sagen, war die Psychoanalyse ein solcher Platz, ein Ort in der Gesellschaft, wo die Subjektivität ihren Platz hatte. Heute erleben wir ja die komplette Verdrängung, das Verschwinden der Psychoanalyse aus allen Räumlichkeiten und das mühsame Aufrechterhalten eines solchen Platzes. Kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, die mit der Psychoanalyse arbeiten, wie schwierig oder unmöglich das geworden ist. Also ist doch die Frage, ob nicht in einem ähnlichen Sinne, sozusagen eines Entzuges, man sich eigentlich etwas auf sich nehmen muss, dass überhaupt eine Leere entstehen kann, ein Leerraum entstehen kann, eine Unterbrechung entstehen kann. Und die muss ja quasi im Symbolischen geschehen und nicht im sozusagen. Der Neobuddhismus will die Kluft zwischen dem, was du schilderst, durch Meditation überbrücken. Einerseits Rückzug, Entzug und gleichzeitig in einer anderen Form des Körperbewusstseins den berühmten Riss, die berühmte Kluft zu überwinden. Wir stellen halt fest, das kann für den Einzelnen funktionieren, ist aber soziologisch als Massenphänomen unwirksam. Die indische Gesellschaft, die buddhistischen Gesellschaften haben wieder ähnliche Probleme. Ja, langsam, also ähnlich ist ja, wenn man die Tageszeitung hat, wie es ausschlägt und also wie sich ja so seit 1980 ungefähr die Gesellschaft in Mexiko entwickelt hat, einen kompletten Rückzug aus dem politischen Leben, wo also die Plätze eigentlich von einzelnen Personen besetzt, beziehungsweise Institutionen besetzt sind, aber sonst niemand mehr auch den Anspruch erhebt. Man hat sich mit der Korruption, man hat sich jetzt mit der Ungerechtigkeit, der Nichtexistenz einer, wie kann ich sagen, einer Gerechtigkeit, sondern mit der Nichtexistenz einer Rechtsprechung. Also einen stärkeren Rückzug gibt es ja für eine Gesellschaft gar nicht mehr, indem ich sage, es wird kein Recht mehr gesprochen. Aber ich unternehme nichts dagegen. Also, viel mehr. Nehmen wir Myanmar her, wo das Glück in der Verfassung steht, oder? Das Recht auf Glück. Natürlich, das Land lebt gut, aber es lebt gut, weil es von den Chinesen materiell total gestützt wird und dafür die Bodenschätze bekommt. Und Bolivien? Ja, Bolivien, Chavez, eigenes Kapitel. Darf Sie bitten, dass... Bitte? Morales. Ja, Morales. Darf Sie bitten, das neue Buch, ich habe es dabei, von Žižek zu lesen. Er geht auf Bolivien, Venezuela, geht auf diese Länder ganz genau ein. Wir können nachher die Zitate rausnehmen. Wenn du, um zurückzukommen, du sagst, die Psychoanalyse ist praktisch inexistent. Gut, es ist ja nicht gesagt, dass die Psychoanalyse auf den Diskurs der Analyse führen muss. Nochmal das die? Es muss ja nicht die Psychoanalyse sein, ja, die den Diskurs der Psychoanalyse. Ein psychoanalytischer Diskurs. Ja. Es ist halt der Diskurs der Analyse. Ja, genau. Aber die Frage ist, ob überhaupt irgendetwas jetzt diesen Diskurs spricht. Ja, doch ja nicht. Das meine ich, ja. Nicht nur mit der Psychoanalyse, sondern überhaupt das Ganze verdrängt. Wird. Das also wird heute nicht sein, was Psychoanalyse ersetzen könnte. Und trotzdem diesem Diskurs gerecht zu werden. Ja. Ja. Siehst du das in dem Bartiuschen Konzept? Ich war nicht ganz da, Entschuldigung. Okay. Kannst du noch mal die Frage präzisieren? Nein, es ging um den... Es ist ja nicht gesagt, dass die Psychoanalyse den Diskurs der Analyse führen muss. Bei der Psychoanalyse hat es ja auch Diskurse der Analyse gegeben und es waren halt andere. Aber die Frage ist, ob halt überhaupt noch irgendetwas diesen Diskurs führt. Nicht nur nicht die Psychoanalyse, sondern überhaupt. Ja. Dass es ihn überhaupt nicht mehr gibt. Ich denke, es ist ja die Frage, die ihr anfangs eingebracht habt. Wir haben das wirklich damit zu tun, dass die Psychoanalyse verdrängt ist, dann hätten wir, glaube ich, kein Problem, weil dann wüssten wir ja, dass sie wieder kehrt quasi. Ne? Aber ist es nicht so, dass wir heute nicht mit einer anderen Struktur zu tun haben, in der es eben nicht verdrängt ist, sondern tatsächlich mit der Ebene wird? Große Frage. Die Analyse oder die Analyse? Ja, ich würde sagen, damit dann beides. Weil wenn es nicht verdrängt wäre, dann würde ich es nicht verdrängt. Sinne wieder als Deutschland tatsächlich den Lehrausbildungskurs, dann gäbe es auch keinen Platz mehr quasi für Sie wieder zurück. Zuerst war die Analyse und dann war die Psychoanalyse. Ja. Dass vor der Psychoanalyse auch schon andere Analysen gegeben hat. Aufklärungsdiskurse. Und die Frage ist, ob überhaupt der Aufklärungsdiskurs weg ist. Das würde ich eigentlich hauptsächlich sagen. Also meine These ist, dass wir in der Zeit der Gegenaufklärung leben, also es ist eines ökonomistischen Neofundamentalismus. Das heißt, Markt, Geld zählt, weil sie, was sich nicht durchsetzt, wird entwertet. Kritik sozusagen, würde ich immer sagen, in dem Sinne der Aufklärung, ist ja auch schon die gelenkte Aufklärung der Form da. Ist ja eine Art freudomarxistischer Ansatz auf philosophischer Basis. Könnte man sagen, so eine Art Vorschub für die gelenkte Aufklärung von dem, was Lacan oder Badiou dann, weil sie aber formal ausdifferenziert oder ein Niveau gemacht haben. Ja. Also ich glaube schon, dass der Aufklärungsdiskurs genauso unterdrückt wird, respektive, dass die Psychoanalyse eine Form des Aufklärungsdiskurses letztendlich auch ist und dass beide Diskurssorten sozusagen das ist ja auch im Diskursschema von Lacan interessant, dass das sozusagen eine schräge Bild, eine Achse. Er interpretiert ja Sokrates auch den ersten Analytiker zu einem gewissen Grad. Also diese sokratische Fragen, die hermeneutische Methode, wie man es immer nennt, das ist sozusagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, da ist ja auch ein Nichtwissen im Wissen inkludiert oder das absolute Wissen schließt auch eine Art Unbewusstes ein, vielleicht nicht das dynamische Unbewusste, das glaubt er gibt, aber auch ein Unbewusstes. Und dann sozusagen gegenüberstehend der Diskurs des Analytikers und die kommunizieren, das ist die starke Achse, würde ich sagen. Die schwache Achse ist eher dieser positivistische Diskurs der Universität, der halt das Subjekt letztendlich ausschließt und hysterisch macht. Respektive Subjekt kann sozusagen nur mehr dann die Hysterie sich zurückziehen, bis der Analytiker anerkennt und dadurch führt er dann wieder zurück zum Diskurs des Herrn, respektive der Dialektik, könnte man sagen. Ne? Also, ich glaube auch, dass die Psychoanalyse, dass die Spannung zwischen Psychoanalyse und Aufklärungsphilosophie das Dynamit, das eigentlich im lakanischen Diskursschema ist und das auch, was die Nähe dann auch noch ausmacht zu dem Badiou, der da weiterarbeitet. Mhm. Also, für mich ist die Frage, die der Gustl stellt, die schwindet das Reale? Ist das Ergebnis der Digitalisierung der Welt, dass das Reale schwindet? Ja, dann hätten wir kein psychotisches Subjekt. Das wäre das, was der Oder ja so bedauert hat, dass das Reale weg ist. Und das war ja gerade in einer Zeit, wo der Aufstand der Zeichen und das Zeichen die Herrschaft übernommen hat. Zu viel Reales fliegt hierher. Mhm. Weil wir suchen ja die Wahrheit auf der Festplatte. Ja. Ja? Wo sie nicht ist, zu finden ist. Ne? Denn in dem Moment, wo wir das Subjekt auf das Gehirn reduzieren, suchen wir die Wahrheit auf der Festplatte. Richtig. Und da finden Sie sie nicht. Darum sagt der Žižek, es gibt immer einen Überschuss. Oder? Also Žižek argumentiert mit dem Überschuss, der als Leidenschaft zurückkommt und die Aufgabe hat, die Plätze zu besetzen. Das ist seine These. Ich denke mir, ob es vielleicht auch in so einen Einfluss setzt und um die Existenz von Analyse auch geht, ein wesentlicher Teil von Analyse sein kann, einen leeren Platz zu haben. Also wir sprechen jetzt immer wieder vom Platz besetzen. Oder das, was Sie vorher Oberfläche genannt haben, also Internet zum Beispiel, wo man jetzt merkt, das war ja auch mal vielleicht ein Raum, wo bestimmte Leerräume da waren und die jetzt ja wie Wind in einem Rahmen von weiß nicht, Facebook, Google, Apple, gerade in dieser Oberfläche besetzt werden. Und vielleicht, also ich habe schon das Gefühl, dass sich auch so in diesem klinischen Sinne von mir, weil im Gegensatz zu anderen Therapierichtungen, die Psychoanalyse vielleicht auch verdient macht, dass sie eine Lehre auch aushalten kann oder zur Verfügung stellen kann. Und nicht sozusagen ein Loch im Sinne von im realen Feuer oder einen leeren Platz gleich wieder befüllen muss. Mhm. Da würde mich nicht, darf ich da anschließen? Mhm. Würde mich natürlich dann interessieren, was ist denn dann das Internet so an der Oberfläche ist, was ist denn dann die Tiefe des Internets? Nicht? Keine, da gibt es keine mehr. Ist nicht die Tiefe des Internets, jener Teil des virtuellen Raumes, der uns eigentlich im sozialen heutzutage bestimmt, nicht? Weil, den wir ja permanent überwachbar sind. Mit jede Metadatei, die an unseren E-Mails hängt, wo man sofort sehen kann, wer darüber drinnen war und nicht, weil die Oberfläche sind die fertigen, die großen, das Big Data, wo also Sportartikel, die heute ja zum größten Teil immer mehr von Maschinen geschrieben werden und nicht mehr von Journalisten, weil es einfach so viele Daten darüber gibt, nicht, das ist das oberflächliche Big Data. Aber das ist tiefgehende Big Data, nicht, das ist eigentlich Existenz und dominierende. Ja. Unser gesamten Verbrauch bis zum letzten Backel Butter oder Margarine kontrolliert, dass man genau weiß, wo man ist, was man gegessen hat, wie oft man aufs Klo gegangen ist, mit wem man telefoniert hat, irgendwo man war, hat sein Handy mitgehabt. Das alles über eine virtuelle Kommunikationsmaschine, also da sehe ich schon, also etwas, was du durchaus nicht an der Oberfläche beschreiben würde, sondern das ist eigentlich mit unserer Existenz als Subjekt in engster Art und Weise ja, verbunden ist, ja, uns ja eigentlich fast bestimmt oder definiert. Ja, aber ich meine, es uns auch reduziert. Ich glaube, dass sozusagen die Oberfläche die Tiefe ist, oder die Tiefe zeigt sich ja beständig an der Oberfläche. Das ist dieses erschreckende Neue jetzt. Das, was man verborgen war, wird eigentlich permanent an der Oberfläche erscheinen. Richtig. Das glaube ich auch. Richtig, der Verlust der Innerlichkeit, ja. Was die Christeva beschreibt, heißt im Grunde genommen, es gibt diese Topologie, die falsche nicht mehr. Richtig. Wahrnehmung, vorbewusst, unbewusst, die ein Tiefendenken, das ja sowieso schon immer suspekt war, nicht, als deutsches Tiefendenken, andere haben ja eher schon das Fixierbild als Modell gehabt, nicht? Für das Unbewusste und Bewusste, wo alles auf der gleichen Ebene ist, nur muss man das Bild drehen, damit man den Napoleon in der Baumkrone sieht. Umgekehrt. Ja, also nicht jetzt, dass man da irgendwo grabt und schaut, wer mit den Lippen schweigt, schwatzt mit den Fingerspitzen. Verrat bringt das allen Bohren. Selbst Freud hat ja schon diese eigene Topologie in Frage gestellt. Und heute, wenn wir sagen, wir haben nichts mehr zu deuten bei unseren Subjekten, dann heißt es ja aber auch, ja, da ist ja wirklich auch jede Topologie, die eine Verdrängung suggeriert, nicht mehr vorhanden. Die Abwehr der Verdrängung ist faktisch ein Abwehrmechanismus, der mit der Neurose zusammenhängt. Und die Neurose ist eine seelische Äußerung, die mit dem patriarchalischen System verbunden ist. Wenn es das nicht mehr gibt, gibt es auch keine Neurose mehr. Wenn es keine Neurose mehr gibt, gibt es auch keine Verdrängung mehr. Wenn es keine Verdrängung mehr gibt, gibt es auch keine Psychoanalyse mehr. Wenn man es ein bisschen Super. Ich glaube, Zensur, implizit wirksame Zensur gibt es noch. Also implizit wirksame Zensurmechanismen gibt es hundertprozentig, glaube ich. Und die muss man vielleicht anders analysieren. Die schaut anders aus wie am Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Also, ob das jetzt dann Verdrängung heißt oder einen anderen Namen hat, ob man die Neurose noch haben und das irgendwie anders benannt werden muss, ist, glaube ich, eine andere Frage, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es implizit Zensurmechanismen gibt, die weiterhin wirksam sind, die weiterhin symptomatische Auswirkungen haben und auch das sogar auf der digitalen Oberfläche des Internets, zwar das reale erste Ordnung, das optische, quasi nicht mehr existiert, weil alles repräsentiert ist, aber dass in der Repräsentation sehr wohl ein traumatisches alles gibt. Ja, was finden wir auf der Festplatte dann? Eben die Enthauptungsvideos oder irgendetwas. Das dramatisch Reale und dass es etwas Zensiertes gibt, was junge Menschen, die keine Chance haben, dazu motiviert, quasi da in den Energiealgorithmus zu fahren, das hat was Traumatisches. Sie haben eben keine Zukunft und die sagen, okay, wenn ich draufgehe, nehme ich mit quasi. Jetzt meine Interpretation und da gibt es ja wohl etwas, das nicht funktioniert, was nicht geht und wo natürlich auch wie man die Ape definiert. Wenn ich die Ape jetzt der Neurose zuordne, gibt es vielleicht nicht mehr. Wenn ich die Ape als generellen Mechanismus nehme, der eine Verdrängung auslöst, gibt es glaube ich schon, aber es ist ein anderer Begriff der Ape dann vielleicht. Nein, ich glaube, die Zensur, das ist der schwarze Balken. Die Verdrängung, das ist das Palimpsest. Mhm. Der schwarze Balken, da sehe ich nichts mehr. Ende. Palimpsest kann ich mehr oder weniger wieder zurückverfolgen, kann es wieder sichtbar machen. Das ist so wie eine Übermalung von Arnulf Reiner. Ne? Das ursprüngliche Bild ist nicht mehr da, kriege ich auch nie mehr. Aber es geht in dem Sinne ja vielleicht um diesen Punkt der Abwehr des Realen. Wie schaut es aus? Und es ist heute anders situiert als sozusagen in der Neurosenstruktur. Und die Frage ist ja, gibt es so etwas wie eine analysierbare psychotische Abwehr? Es ist interessant, das kann man mit dem umgekehrten Blumenstrauß jetzt eventuell probieren, wie das geht, um nicht dem Realen ausgesetzt zu sein, über den Planspiegel und über den Hohl, nicht die virtuelle, ob es da was anderes gibt als diese übliche Konstruktion und dem Realen gewissermaßen, um das Reale zu brechen über die Medien. Darf ich noch zum Kollegen zurückkommen? Die Frage blieb unbeantwortet. Der leere Platz, Füllung, Leerheit. Die Agora durfte nicht besetzt werden. Man ist herumgesessen, dann ist man hineingegangen, hat den Platz besetzt, hat gesagt, was man zu sagen hatte und musste wieder raus. Alle Totalitarismen wollen die Plätze besetzen, zumachen. Und das andere sind Unorte. Darum spricht Badiou so intensiv und auch Žižek vom Einnehmen des leeren Platzes. Das ist gegen den Totalitarismus gerichtet. Aber der entscheidende Punkt ist, und ich habe das auch in meinem 13. Punkt, glaube ich, die Demokratie muss leere Räume schaffen. Sie muss, deshalb wäre das Beispiel mit der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist ein idealer Punkt, leere Räume zu schaffen und Energien von Menschen zu binden, beziehungsweise ihnen eine Stelle, einen Platz zu geben. So, und wenn die auch noch zu sind, bei uns gehen die Vereine zurück in Vorarlberg, weil die Leute sind nicht mehr so in der Lage, wollen auch nicht mehr, die Vereinstätigkeit in dem starken Maße aufrechterhalten wie noch vor 30, 40 Jahren. Das heißt, auch die Plätze werden tendenziell weniger. Am Ende tun wir nur noch arbeiten und digital, sind am digitalen Gerät. So. Dann haben wir zwar viele leere Plätze, aber die sind nicht besetzbar. Ich hatte den Eindruck, dass in Vorarlberg relativ wenige unbesetzte Plätze gibt. Ich habe im Jahr 2018 ein Projekt geleitet, wo es darum ging, genau in den Vorarlberg hin zu schauen. Wo kann man eigentlich mal einen leeren Platz? Völlig d'accord. Völlig super Analyse. Ich sehe das auch so. Sind da drinnen, ne? Ja. So einen Platz zu besetzen und einen Raum zu besetzen. Um das noch einmal aufzugreifen, was du angesprochen hast, könnte man das über den Namen oder über den Eigennamen irgendwie dahin kommen? Was ist sozusagen eine strukturierende oder strukturgebende, eine Abwehrform gegen das Reale? Weil man, wenn man hernimmt die Choice-Analyse von Lacan, dann geht es ja irgendwie in diese Richtung, ne? Dass sozusagen Choice sich einen Namen macht, einen Namen kreiert, um den herum er sozusagen seine Subjektivität organisiert und in einem gewissen Sinne dem Genießen Einhalt gebietet, ne? Und sich einigermaßen mit Ausnahme seines Alkoholsymptoms doch einigermaßen gut halten konnte. sodass irgendwie für mich die Frage sich daraus ergibt, ob sozusagen der Name, Eigenname oder etwas, was die Funktion des Eigennamens haben kann, so eine signifikante Setzung wäre, die aber nicht in einem, nicht vorgegeben ist, sondern die sozusagen ein Akt der, eine subjektive Anstrengung. Also mir fällt ein, Facebook und all diese Internetplattformen, in denen man sich präsentiert, aber doch eigentlich das Wesentliche ist doch, dass man sich irgendwie dort niederlässt mit irgendeinem Namen, mit einer symbolischen Bezeichnung, die sozusagen das Subjekt bezeichnet. Und um diesen Namen herum sich Freunde und ich weiß nicht was alles organisiert. Das eine meinetwegen instabile oder labile Organisation ist, aber doch eine Organisationsform, die vielleicht auch etwas Passagieres hat oder so, aber nicht diese Stabilität und Endgültigkeit eines Namens des Vaters, aber... Aber ist nicht ein Eigenname, der Name etwas, was eigentlich nicht etwas Passagieres und Stabiles ist, sondern etwas ist, was man eigentlich hat? Ja. Und eben diese Namen, die sich da gegeben, weil sie auf den verschiedenen Plattformen vorhanden sind, ja oft ganz unterschiedliche Arten. Also etwas nicht. Es ist S1, ne? Der Eigenname ist S1, der macht nichts Zweites zu seiner Identität. Der lebt vom S1. Von der eigenen Identität. Dass klar, dass er ist. Wir sind dann lauter 1 und 1 und 1 und 1, aber keine Ketten. Ja, genau. Kein Verein. Eigentlich steht nur das Loch, das drunter ist. Ja, genau. Deswegen genau. Sozusagen genügt sich selbst eine Lücke. Exakt, ja. Exakt, ja. Exakt. Also nichts ist das Loch, also ist das eine. Ja. Aber es ist nicht doch auch so, dass es im Digitalen es auch Räume gibt, die besetzt werden. Zum Beispiel sind ja all diese Revolutionen, die wir gesprochen haben, über Twitter oder andere digitale Medien, sozusagen erst entstanden. Also diese gegenseitigen oder die ganze Opferfrei-Bewegung, die ja auch, es gibt ja auch einen digitalen Raum, schon auch, die sich da sehr gut auskennt. Aber es gibt zum Beispiel eine neue Art von Filmjournalismus, die sozusagen mehr aufdeckt, als es früher im analogen Bereich, oder es gibt mehr Zugänge, mehr Zusammenarbeiten auch, und die dann sozusagen diesen Libor-Skandal oder jetzt auch in der Bildung aufwendet. Es gibt dort schon auch Räume, die besetzt werden können, scheint mir. Ja. Vielleicht ist es aber dann doch auch so, also gerade bei Occupy kann man vielleicht schon noch sagen, dass das, was Sie gesagt haben, über den koreanischen Knoten, also über das, dass dann, es gibt dann kein so ein Traum oder irgendetwas Symbolisches auch, oder darüber hinausgehendes, das sozusagen mit Knoten zusammenhält. Das weicht dann irgendwie auf. Ne? Aber das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit. Aber jedenfalls im Digitalen scheint mir, oder sehen Sie das anders, weil Sie das ja so sozusagen nur als Oberfläche und nur als etwas. Wenn man Tunesien anschaut, wenn man Ägypten anschaut, dann ist das völlig richtig. Ohne diese digitalen Medienstrukturen wären diese Plätze nicht so besetzbar gewesen. Damit wurde die etablierte Ordnung überrascht. Das war sie nicht gewohnt, da hat sie keine Erfahrungen. Inzwischen hat sie natürlich gelernt. Und die Räume werden natürlich auch von der etablierten Ordnung entsprechend gesteuert, auch wieder besetzt. Also die haben da viel gelernt und auch zum Teil zurückgeschlagen. In China wird abgedreht bei bestimmten Punkten einfach. Das heißt, aber es ist ein Prozess, oder? Es ist ein Prozess. Und ohne diese digitalen Medien wäre sicher weder Tunesien noch Ägypten möglich gewesen. Bitte. Jetzt vielleicht auch ums Räume schaffen. Ich nur Räume vorzufinden und Räume zu besetzen, sondern zu schaffen. Und das ist ein Unterschied, glaube ich, für eine etablierte Demokratie, wo also der Ort der Macht nicht vor frei sein sollte, leer sein sollte. Und das war ja auch das, ihre Meinung anhand der Darstellung der Agora, wo vorübergehend der Ort der Macht besetzt wird. Was wir derzeit erleben, sind ja passiv geschaffene Plätze, die eigentlich aufbrechen, aber aufgrund zusammenbrechender Gesellschaften. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt die Orte sind, die auch fruchtbringend sind. Wenn man anschaut im Tahrirplatz oder was in Ägypten sich aufgestellt ist, das war eine Revolte, die eigentlich völlig untergegangen ist, und jetzt hat man den Herrn Sisi, der wieder der Mubarak vorher war, und im Endeffekt ist alles beim Alten, mit zigtausend Toten in der Zwischenzeit. Nicht? Und da frage ich mich schon, was das soll, oder wie da die richtige Form ist, solche Räume richtig, sich in solche Räume zu besetzen und sich in solche Räume auch wieder richtig zu artikulieren. Ja, das ist ja auch das, die performative Illusion, die man glaubt, wenn man den Raum hat, wenn man den Ort des Aussagens hat, kann man sich die Äußerung, die Aussage selbst sparen. Und das ist ein Problem, das sehe ich also derzeit im Sinne des Weiterdenkens, des Platzbesetzens, was ich für sehr wesentlich halte. Nein, ich bin ganz bei Ihnen. Und Badiou sagt, man hat einen Platz nie auf Dauer. Oder? Und wenn wir die Französische Revolution anschauen und alle anderen Revolutionen, auch die haben die Plätze nicht ewig besetzt. Ja, aber sollten sich nachhaltige Ideen verwirklichen? Man hat... Nicht totalitär. Ja, man hat... Wen hat man gefragt, was er von der Französischen Revolution halte? Ich glaube, das war der chinesische Staatspräsident Xi. Den hat man gefragt, was er von der Französischen Revolution halte. Dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, das ist erst 200 Jahre her, das kann man noch nicht genau sagen. Und das gilt natürlich auch für die Plätze in Ägypten und in Tunesien. Natürlich, es wurde wieder umgedreht, aber Žižek sagt, die Erinnerungsspuren, die bleiben. So, jetzt gibt es viele Wortmeldungen. Ist das nicht vielleicht auch gerade eigentlich die Hoffnung, dass man das auch noch so etwas wie eine europäische Struktur gibt? Natürlich. Gerade wenn nämlich das Aufbrechen und alles eben, das finde ich schon als eine symptomatische Sache gewesen. Das ist ja eigentlich die Enttäuschung quasi, mir zumindest im letzten Seminar von Lacan so gegangen ist, die Selbstgefühle darauf hinaus, Leute einen Namen zu schaffen. Mhm. Also das ist ja eigentlich genau, wenn wir das zurückfallen, dass man sich eigentlich denkt, würde man gerade damit abschaffen. Mhm. Ich denke, das ist ja genau das, was sich ja auch in dieser Internet, digitalen Ökonomie eigentlich abspielt, dass man ja in der Stadt hatte kein Hauptwerk mehr, sondern man hat einen Block quasi. Ne? Das ist irgendwie etwas, was zwar Plätze schafft, aber vor allem dadurch, dass sie prozedural weitergeführt werden. Also dadurch auch etwas Wichtiges. Aber offenbar gibt es irgendwo diesen Punkt, wo das nicht, oder wo das dieser Prozess gerade über Umschlagen führt, wieder zurück eigentlich. Zu der Besetzung von Plätzen, wieder zurück zu halt eigentlich, ja, die Struktur. Bitte. Ich wollte auch noch weniger zu ergänzen, sondern vielleicht sind unsere Lebensspanne einfach zu kurz, um die Räume zu sehen, die wir derzeit schaffen. Ja, nein, würde ich sagen, weil ja, ich frage mich, jetzt läuft es richtig, jetzt brauchen wir sie uns nehmen. Letzten Mal sollten zumindest Spuren projektiver Art künftig sein. Und die nicht tätig sind, dann sind wir zwar vielleicht völlig daneben von unserer Zeit und haben vielleicht auf irrationale Weise etwas geschaffen. Oder dass es dann später interpretiert werden kann. Aber das ist der zweite. Ich muss Ihnen, glaube ich, recht geben. Also ich glaube auch, dass die Zeit da nichts bewirkt. Also ich glaube, Žižek hat ja da auch die These mit der doppelten Revolution. Eine Revolution muss immer zweimal gemacht werden. Die ist Negation der Negation. Wenn ich nicht die bestimmende Negation habe, dann wird eigentlich nichts bestimmt, nichts verändert. Man kann sagen, es war ein militärischer Aufstand. Also es war etwas, da wurde zwar die Herrschaft beseitigt, es wurde aber nichts, keine Alternative, keine echte Alternative erzeugt. Insofern war es nur die erste abstrakte Negation, die Herrschaft wurde beseitigt, aber keine zweite Revolution oder keine, wie gesagt, keine sozialistische Alternative oder nichts. Also, was man jetzt Mao hat die zweite gemacht. Die Kulturrevolution war die zweite. Mao hat die zweite Revolution gemacht. Die Kulturrevolution war die zweite und heute haben wir einen extremen Kapitalismus dort. Sie bestimmt die Negation, kennen wir zum ersten. Ja, okay. Aber ist das ein Sonderplatz der Tiananmen? Tiananmen, ja. Kann ich das sprechen. Tiananmen-Platz, weil das ist ja wie die Agora besetzt. Ja. Ja, das war eine ja, ganz anders als da, ja. Natürlich, ja, klar. Das war eine Sondergeschichte. Völlig überraschend. Das war ein Ereignis. Und seitdem wird der Platz bewacht. Da sind nur Kameras. Der wird nie mehr so spontan besetzbar sein, wie er war. Ja. Ja. Wir beide haben es eben gesagt, es wird Zeit, dass wir gehen, weil der Platz ist besetzt. So. Das ist cool, dass es passt.